Soldatenlied aus Morgenrot, Klabund; die Tage dämmern von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Soldatenlied. Es ist kein schöner Leben, als Musketier zu sein, sein teures Blut hingeben, ums Vaterland allein, für 22 Pfennige. Wir schmeißen unsere Beine wohl im Parademarsch, der Hauptmann heißt uns Schweine, der Leutnant ist weniger barsch, für 22 Pfennige. Wenn nicht die Madeln wären, in Küche und in Haus, die unsern Rock verehren, wie hielten wir es aus, für 22 Pfennige? Sie aber stehen des Abends um 8 vor der Kasern, und Wurst und Schinken haben's, die isst ein Musketier so gern, für 22 Pfennige. Doch sind die beiden Jahre vergangen und zu End, Schorschel, Ade und Kare und Mari nicht geflennt, für 22 Pfennige. Ich bin gelernter Schuster, such mir mein Unterhalt, und hab ich ihn gefunden, juchhe, dann ist die Hochzeit bald, für 22 Pfennige. Ende von Soldatenlied.